kontrolliert niemand, was hier geschieht. Das Prinzipal wird abgeholzt, Sünden von Kern gelegt. Den Flusslauf umgeleitet und erdreich bewegt. Die Macht und die Leistung maximieren. Die Gefälle! Den Einfluss immer weiter expandieren. Die Gefälle! Hoch! Die Gefälle! Den Einfluss immer weiter expandieren. Die Gefälle! Den